Deutschlandfunk. Corso. Woody Allen hat mit seinen 80 Jahren nun auch das Serienfernsehen entdeckt. Oder besser, Amazon hat es geschafft, ihn zu einer Serie zu überreden. Im Vorfeld gab er sich zeitweise etwas ratlos, vielleicht auch kokett, er habe noch gar keine Idee. Umso spannender ist natürlich jetzt zu sehen, ob der Altmeister dem blühenden Format etwas abgewinnen oder auch hinzufügen konnte. Denn seit heute ist Crisis in Six Scenes verfügbar. In den USA, in England und auch bei uns. 6 kurze Folgen, 25 Minuten, zunächst nur im Originalton. Worum es geht und wie sich's guckt, Hendrik Evert über Crisis in Six Scenes. Die USA, Ende der 60er Jahre. Das Land ist im Umbruch. Bürgerrechtsbewegung, Rassismus, Vietnamkrieg. Und mittendrin sitzt der in die Jahre gekommene Autor Sidney Manzinger beim Friseur. I'm working on an idea for a television series now. Oh, I see. Crisis in Six Scenes erzählt in 6 kurzen Episoden, wie die gemütliche Welt des gealterten New Yorker Vorstadtautors, natürlich gespielt von Woody Allen selbst, und seiner Gattin, gespielt von Hollywood-Veteranin Elaine May, plötzlich durcheinander gerät. Natürlich durch eine junge Frau, typisch Allen. Lenny? Yes, Lenny Dale. What's going on? You know her? Lenny ist wegen politischer Aktionen auf der Flucht vor Polizei und FBI und nistet sich kurzerhand bei den Manzingers ein. Ihr frecher Charme und die aufständische Energie färben schnell auf ihr neues Umfeld ab. Manzingers Frau beginnt sich für Lennys revolutionäre Theorien zu interessieren und trägt das sogar in ihre wöchentliche Kaffeeklatschrunde. Nur an einem prallt all das ab, an Sidney Manzinger selbst. I would have gone, but forget it. You know, I'm allergic to tear gas. Für Woody Allen ist dies die erste eigene Arbeit fürs Serienfernsehen und dann gleich für den Streaming-Platzhirschen Amazon. Und dennoch ist Crisis in Six Scenes ein typischer Allen. Der von Neurosen und Ängsten geplagte alternde Mann, die hineinplatzende energetische Frau, New York und so weiter. Zunächst ist das ein Vorteil. Allen überspitzt die bekannten Neurosen seines alter Egos und fügt ihnen eine bisher nicht bekannte Überwachungsparanoia hinzu, durch die Beherbergung des flüchtigen Staatsfeindes. I said she was a menace and that when they catch her, they shouldn't even bother to have a trial. They should just shoot her. Diese persönlichen Ängste stellt er geschickt den gesellschaftlichen Umwälzungen gegenüber. Neurosen gelten als zutiefst egozentrisch. Der revolutionäre Kampf hingegen als altruistisch, als ein Kampf, den man immer auch für andere führt. Dies weicht Allen auf. Mit Crisis in Six Scenes will er zeigen, der revolutionäre Kampf für die gute Sache und der Kampf ums eigene Wohlbefinden unterscheiden sich letztendlich nicht. How about next Saturday? Oh, I can't. We have a bar mitzvah. Oh, yeah. Revolutionär auch die Darstellung eines alten Paares im Mittelpunkt der Serie. Woody Allen ist mittlerweile 80 Jahre alt, seine Schauspielpartnerin May sogar 84. Es macht Spaß, den beiden zuzuschauen. Sie agieren gemächlich, aber nie würdelos. God, that was close. It's now officially there. We're criminals. We've crossed the line. This is it. We are. I can't think, really. Let's go to bed. Doch damit sind auch schon die größten Leistungen der Serie genannt. Auch unter sehr wohlwollender Betrachtung. Schließlich sollte durchaus anerkannt werden, dass hier einer der größten noch lebenden US-Filmemacher endlich einen Fuß in die Welt des seriellen Erzählens gesetzt hat. Crisis in Six Scenes ist lediglich ein in 6 Episoden aufgeteilter Woody Allen-Film. Und leider kein guter. Das Thema wird viel zu sehr aufgeblasen. Offenbar hatte Allen Mühe, 6x25 Minuten zu füllen. Hinzu kommt, Miley Cyrus spielt die revolutionäre Göre Lenny unglaubwürdig bis hin zu trostlos. I don't dislike you, it's just... Everything that you stand for. Mit Crisis in Six Scenes hat Woody Allen keine Serie des seriellen Erzählens wegen vorgelegt. Amazon wollte eine Serie, also machte er eine. Und zwar so, wie er Serie versteht. Im letzten Jahr gab er bereits zu, dass ihn vor allem das finanzielle Angebot gereizt habe. Und dass er die viele Arbeit für das Projekt bereits bereute. Freude am seriellen Erzählen empfand er offenbar nicht. Vielleicht hat er auch deshalb immer mal wieder Seitenhiebe auf das Fernsehen im Allgemeinen eingebaut. Mediale Selbstreferenzialität, auch typisch für Allen. Doch hier wirkt das nicht klug und weitsichtig, sondern wie der verschwommene Blick eines alten Mannes auf ein Medium, das er nicht mehr versteht. Dabei ist das amerikanische Serienfernsehen in jüngster Zeit zu einem der kreativsten Umfelder für Geschichtenerzähler geworden. Woody Allen lässt seine Chance bedauerlicherweise nahezu ungenutzt. God's gonna punish us for this. God's not gonna punish you, you're an atheist. Yes, but if I'm wrong, we're in big trouble. Wenn Sie die Serie trotzdem sehen wollen, man braucht den Amazon Prime-Zugang für 49 Euro im Jahr. Eine deutsche Version soll noch kommen. Von einer Fortsetzung über die 6 Folgen hinaus ist bisher nicht die Rede.